NDR 4 Reisen damals. Der Weg ist das Ziel. Über das Reisen zu Fuß. Mit Texten von Aurelius Augustinus, Francesco Petrarca, Johann Gottfried Säume, Georges Sand, Hermann Hesse, Kurt Tucholsky, Mark Twain, Simone de Beauvoir und Kurt Schwitters. Und es gehen die Menschen zu bestaunen die Gipfel der Berge und die ungeheuren Fluten des Meeres und die weit dahinfließenden Ströme und den Saum des Ozeans und die Kreisbahnen der Gestirne und haben nicht Acht ihrer selbst. Dieser Text von Aurelius Augustinus, dem Kirchenlehrer, ist rund 1600 Jahre alt. Und vor genau 662 Jahren, am 26. April 1336, wurde er von Francesco Petrarca auf dem Gipfel des Mont Ventoux in der Provence zitiert. Der junge Mann hatte mit seinem Bruder diesen 1912 Meter hohen Berg bestiegen und am Abend desselben Tages davon in einem Brief an seinen väterlichen Freund und Mentor Francesco Dionigi berichtet. Dass dieser Brief des italienischen Dichters auch heute noch Theologen und Philosophen, Alpenforscher und Soziologen gleichermaßen beschäftigt, hat einen ganz besonderen Grund. Niemand ging damals aus lauter Vergnügen auf Reisen, bestieg einfach so aus Neugier und Spaß einen Berg und schrieb auch noch einen Bericht darüber. Diese Darstellung, so schreibt der Schweizer Kulturphilosoph Jean Gebser, ist für die damalige Zeit ein geradezu epochales Ereignis, denn sie bedeutet nichts Geringeres als die Entdeckung der Landschaft. Die mittelalterliche Auffassung sah die menschlichen Sinne als Einfallstor für Sünde und Verderbtheit. Neugier galt als verwerflich. Deshalb lässt sich denken, dass Petrarca so sehr erschrickt, als er auf dem Gipfel angekommen, mehr oder weniger durch Zufall gerade die besagte Stelle bei Augustinus aufschlägt. Petrarcas über 600 Jahre alter Brief lässt sich aber auch ganz zeitlos aktuell lesen, beispielsweise dort, wo es um die Auswahl der Reisebegleitung geht. Den höchsten Berg dieser Gegend, den man nicht unverdientermaßen Ventosus, den Windigen, nennt, habe ich am heutigen Tage bestiegen. Dabei trieb mich einzig die Begierde, die ungewöhnliche Höhe dieses Flecks Erde durch Augenschein kennenzulernen. Viele Jahre lang hatte dieses Unternehmen mir im Sinne gelegen, habe ich doch in der hiesigen Gegend, wie du weißt, seit meiner Kindheit geweilt, wie eben das Schicksal die menschlichen Dinge fügt. Dieser Berg aber, der von allen Seiten weithin sichtbar ist, steht mir fast immer vor Augen. Als ich aber wegen eines Begleiters mit mir zu Rate ging, erschien mir, so merkwürdig es klingt, kaum einer meiner Freunde dazu geeignet. So selten ist selbst unter teuren Freunden jener vollkommenste Zusammenklang aller Wünsche und Gewohnheiten. Der eine war mir zu saumselig, der andere zu unermüdlich, der zu langsam, jener zu rasch, der zu schwerblütig, jener zu fröhlich, der endlich zu stumpfen Sinnes, jener gescheiter als mir lieb. Beim einen schreckte mich seine Schweigsamkeit, beim anderen sein lautes Wesen, beim einen seine Schwere und Wohlbeleibtheit, beim anderen Schmächtigkeit und Körperschwäche. Beim einen machte mich kalte Gleichgültigkeit bedenklich, bei einem anderen wieder gar zu heißes Anteilnehmen. All das, so schwerwiegend es ist, erträgt man daheim, erträgt die Liebe doch alles und vor keiner Belastung scheut sich die Freundschaft. Schwerer jedoch wird alles dies unterwegs. So wog mein empfindliches Gemüt, das auf eine anständige Vergnügung sann, umsichtig alle Einzelheiten gegeneinander ab, ohne damit irgendein Freundschaftsgefühl zu verletzen. Schweigend vielmehr verdammte es alles, wovon nur irgend vorauszusehen war, dass es auf der ins Auge gefassten Reise lästig werden könne. Was glaubst du wohl? Schließlich wende ich mich um Beistand an den, der mir zunächst steht, und eröffne die Sache meinem jüngeren, meinem einzigen Bruder, den du ja gut kennst. Frohere Botschaft hätte er nicht hören können, und er dankte mir freudig, dass er bei mir gleichzeitig die Stelle eines Freundes und eines Bruders hätte. Ein Gipfel ist da, der höchste von allen, den nennen die Waldleute das Söhnlein. Warum, weiß ich nicht. Ich vermute aber, dass es wie manches andere nach dem Prinzip des Gegensatzes gesagt wird. denn in Wahrheit scheint er aller benachbarten Berge Vater zu sein. Auf seinem Scheitel ist eine kleine Hochfläche. Zuerst stand ich, durch einen ungewohnten Hauch der Luft und durch einen ganz freien Rundblick bewegt, einem Betäubten gleich. Ich schaue zurück nach unten. Wolken lagerten zu meinen Füßen, und schon sind mir Athos und Olymp minder unglaublich geworden, da ich das, was ich über sie gelesen und gehört, auf einem Berge von geringerem Rufe zu sehen bekomme. Ich richte nunmehr meine Augen nach der Seite, wo Italien liegt, nach dort, wohin mein Geist sich so sehr gezogen fühlt. Die Alpen selber, eisstarrend und schneebedeckt, über die einst der wilde Feind des Römernamens hinüberzog, der, wenn wir dem Gerücht Glauben schenken wollen, die Felsen mit Essig sprengte, sie erschienen mir greifbar nahe, obwohl sie durch einen weiten Zwischenraum getrennt sind. Der Grenzwall der gallischen Lande und Hispaniens, der Grat des Pyrenäengebirges, ist von dort nicht zu sehen. Nicht, dass meines Wissens irgendein Hindernis dazwischen trete, nein, nur infolge der Gebrechlichkeit des menschlichen Sehvermögens. Hingegen sah ich sehr klar zur Rechten die Gebirge der Provinz von Lyon, zur Linken sogar den Golf von Marseille und den, der gegen Eck Mortbrandet, wo doch all dies einige Tage Reisen entfernt ist. Die Rhone lag mir geradezu vor Augen. Dieweil ich dieses eins ums andere bestaunte und jetzt Irdisches genoss, dann nach dem Beispiel des Leibes auch die Seele zum Hören erhob, schien mir gut in das Buch der Bekenntnisse des Augustin hineinzusehen. Eine Gabe, die ich deiner Liebe verdanke und die ich bewahre, zum Gedenken an den Urheber wie an den Geber und die ich stets in Händen habe. Das faustfüllende Bändchen allerwinzigsten Formats, aber unbegrenzter Süße voll, öffne ich, um zu lesen, was mir entgegentreten würde. Was anderes als Frommes und Demütiges konnte mir wohl entgegentreten. Zufällig aber bot sich mir das 10. Buch dieses Werkes dar. Mein Bruder stand in der Erwartung, aus meinem Munde etwas von Augustin zu hören, mit weit geöffneten Ohren da. Ich rufe Gott zu Zeugen an und ihn eben, der dabei war, dass dort, wo ich die Augen zuerst hinheftete, geschrieben stand: Und es gehen die Menschen zu bestaunen die Gipfel der Berge und die ungeheuren Fluten des Meeres und die weit dahinfließenden Ströme und den Saum des Ozeans und die Kreisbahnen der Gestirne und haben nicht Acht ihrer selbst. Ich war wie betäubt, ich gestehe es. Und ich bat meinen Bruder, der weiter zu hören begierig war, mir nicht lästig zu fallen, und schloss das Buch im Zorne mit mir selbst darüber, dass ich noch jetzt Irdisches bewunderte. Hätte ich doch schon zuvor, selbst von den Philosophen der Heiden, lernen müssen, dass nichts bewundernswert ist außer der Seele. Neben ihrer Größe ist nichts groß. Da beschied ich mich, genug von dem Berge gesehen zu haben, und wandte das innere Auge auf mich selbst. Und von Stund an hat niemand mich reden hören, bis wir unten ankamen. Zu den klassischen Berichterstattern über das Reisen zu Fuß gehört natürlich Johann Gottfried Säume. Die Reflexion über das Gehen, bei dem alles besser geht, findet sich jedoch nicht im Spaziergang nach Syrakus, sondern in der Einleitung zu Mein Sommer aus dem Jahr 1805. Wer geht, sieht im Durchschnitt anthropologisch und kosmisch mehr, als wer fährt. Überfeine und unfeine Leute mögen ihre Glossemen darüber machen, nach Belieben. Es ist mir ziemlich gleichgültig. Ich halte den Gang für das ehrenvolleste und selbstständigste in dem Manne. Und ich bin der Meinung, dass alles besser gehen würde, wenn man mehr ginge. Man kann fast überall bloß deswegen nicht recht auf die Beine kommen und auf den Beinen bleiben, weil man zu viel fährt. Wer zu viel in dem Wagen sitzt, mit dem kann es nicht ordentlich gehen. Das Gefühl dieser Wahrheit scheint unaustilgbar zu sein. Wo alles zu viel fährt, geht alles sehr schlecht. Man sehe sich nur um. So wie man im Wagen sitzt, hat man sich sogleich einige Grade von der ursprünglichen Humanität entfernt. Man kann niemand mehr fest und rein ins Angesicht sehen, wie man soll. Man tut notwendig zu viel oder zu wenig. Fahren zeigt Ohnmacht, gehen Kraft. Schon deswegen wünschte ich nur selten zu fahren. Und weil ich aus dem Wagen keinem Armen so bequem und freundlich einen Groschen geben kann. Wenn ich nicht mehr zuweilen einem Armen einen Groschen geben kann, so lasse mich das Schicksal nicht lange mehr leben. Die französische Schriftstellerin George Sand hatte nicht nur im Winter auf Mallorca über das Reisen an sich sinniert. In ihrem autobiografischen Werk »Geschichte meines Lebens«, erschienen 1854, findet sich eine Reisetypologie, bei der die Deutschen übrigens vergleichsweise gut wegkommen, ganz anders als die Engländer. Für eine Engländerin besteht der wahre Zweck des Lebens darin, die höchsten und stürmischsten Gegenden zu durchreisen, ohne dass ein Haar auf ihrem Haupte aus seiner Lage gerissen wird. Für einen Engländer ist es der, in sein Vaterland zurückzukehren, nachdem er eine Fahrt um die Welt gemacht hat, ohne dass seine Handschuhe beschmutzt oder seine Stiefel durchlöchert worden sind. Deshalb treten des Abends nach mühsamen Exkursionen Männer und Frauen in den Wirtshäusern unter die Waffen und zeigen sich mit edlem, zufriedenem Blick in all der majestätischen Undurchdringlichkeit ihrer Touristenhaltung. Nicht ihre Person, ihre Garderobe reißt. Und der Mensch ist nur die Gelegenheit für den Mantelsack, das Vehikel für die Kleidung. Es sollte mich gar nicht wundern, wenn ich in London Reisebücher erscheinen sähe unter dem Titel »Spaziergänge eines Hutes in den Pontinischen Sümpfen«, »Erinnerungen aus Helvetien eines Rockkragens«, »Reise um die Welt von einem Kautschukmantel«. Die Italiener fallen in den entgegengesetzten Fehler. An ein gleichmäßiges, mildes Klima gewöhnt, verachten sie die geringsten Vorkehrungen und werden von dem Wechsel der Witterung in unserem Klima so lebhaft ergriffen, dass sie sogleich vom Heimweh befallen werden. Sie durchwandern es mit stolzer Verachtung, überall die Sehnsucht nach ihrem schönen Vaterlande mit sich tragend und es unaufhörlich und ganz laut mit allem, was sie sehen, vergleichend. Sie sehen aus, als wenn sie Italien in einer Güterlotterie ausspielen wollten und Käufer für ihre Lose suchten. Wenn irgendetwas die Luft benehmen könnte, über die Alpen zu gehen, so wäre es die Art von Aufschrei, den man bei allen Städten und Dörfern ertragen muss, deren Name schon das Herz eines Italieners zum Schlagen bringt und seine Stimme anschwellt, sobald man sie nur ausspricht. Die besten Reisenden und diejenigen, welche am wenigsten Geräusch machen, sind die Deutschen. Treffliche Fußgänger, unerschrockene Raucher, und alle ein wenig Musiker und Botaniker. Sie gehen langsam und umsichtig und trösten sich für alle Langeweile des Gasthofs mit der Zigarre, der Maultrommel oder einem Herbarium. Ernst wie die Engländer prahlen sie nicht mit ihrem Vermögen und zeigen sich nicht mehr, als sie sprechen. Sie gehen unbemerkt vorüber, ohne andere zu Opfern ihres Vergnügens oder ihres Müßigganges zu machen. Was uns Franzosen betrifft, so muss man wohl gestehen, dass wir weniger als irgendein Volk Europas zu reisen wissen. Die Ungeduld verzehrt uns, die Bewunderung reißt uns fort, unsere Fähigkeiten sind lebhaft, ergreifend, aber der Überdruss erfasst uns bei dem geringsten Anstoß. Obgleich unser Home im Allgemeinen nicht sehr behaglich ist, übt es doch eine Gewalt auf uns aus, die uns bis zu den äußersten Enden der Erde verfolgt, uns im Ertragen von Entbehrungen und Strapazen widerspenstig und ungeschickt macht und uns den kindischsten, nutzlosesten Kummer einflößt. Unvorsichtig gleich den Italienern haben wir nicht ihre physische Kraft, um die Unbequemlichkeiten unseres Ungeschicks zu ertragen. Wir sind auf Reisen, was wir im Kriege sind. Glühend im Anfang, demoralisiert, sobald wir aufgelöst sind. Wer die Abfahrt einer französischen Karawane auf den steilen Wegen der Schweiz sieht, mag wohl über diese stürmische Freude, diese tollen Sprünge auf den Berg abhängen, über diese scherzhafte Eile, über diese ganze verlorene Mühe, die ganze im Voraus am Anfange des Weges verschwendete Kraft und über diese eitle Aufmerksamkeit lachen, die enthusiastisch den ersten Gegenständen gezollt wird. Er kann gewiss sein, dass nach Verlauf einer Stunde die Karawane alle ihre physischen und moralischen Kräfte erschöpft hat und gegen Abend zerstreut, traurig, abgemattet, kaum sich fortschleppend ins Nachtlager kommt, ohne den eigentlichen bewundernswerten Gegenständen mehr als einen zerstreuten, ermüdeten Blick gewidmet zu haben. Das alles ist vielleicht nicht so unnütz zu bemerken, als dir es scheint. Eine Reise, hat man oft gesagt, ist ein kurzer Überblick des menschlichen Lebens. Die Art zu reisen ist also das Kriterium, an welchem man die Nationen und Individuen erkennen kann. Die Kunst zu reisen ist fast die Wissenschaft des Lebens. Dem Amerikaner Mark Twain verdanken wir die Erkenntnis, dass der wahre Zauber des Wanderns nicht im Laufen oder in der Landschaft liegt, wie viele meinen, sondern im Reden. Erfahrene Fußreisende, wenn sie denn nicht allein unterwegs sind, werden das bestätigen können, was Mark Twain in seinem Bummel durch Europa aus dem Jahr 1880 notierte. Nun liegt aber der wahre Zauber des Wanderns nicht im Laufen oder in der Landschaft, sondern im Reden. Das Laufen ist dazu da, für die Bewegungen der Zunge den Takt anzugeben, das Blut in Wallung und den Geist rege zu erhalten. Die Landschaft und die Waldesdüfte sind dazu da, auch den Menschen einen unbewussten, unaufdringlichen Zauber auszuüben und ihren Balsam in Auge, Seele und Sinn zu träufeln. Aber der größte Genuss kommt aus dem Gespräch. Es ist egal, ob man Weisheiten oder Unsinn daherredet. Die Sache bleibt sich gleich. Der Hauptgenuss liegt darin, den munteren Unterkiefer tanzen zu lassen und das teilnehmende Ohr zu spitzen. Und welche bunte Liste von Themen ein paar Leute im Laufe einer Tageswanderung ganz beiläufig durchkämmen. Da alles ganz zwanglos abläuft, ist ein Wechsel des Themas immer richtig. Und so wird man nicht auf einem einzigen Gegenstand herumhacken, bis er langweilig wird. An jenem Morgen sprachen wir in den ersten 10 oder 20 Minuten alles durch, was wir kannten, und schweiften dann ab in das glückliche, freie, grenzenlose Reich der Dinge, über die wir nicht so sicher Bescheid wussten. Harris sagte zum Beispiel, wenn der beste Schriftsteller der Welt erst einmal die liederliche Angewohnheit angenommen habe, seine Haben zu verdoppeln, werde er sie nicht mehr los, solange er lebe. Das heißt, wenn jemand sich angewöhnt hat zu sagen, ich hätte es gern, mehr darüber gewusst zu haben, statt einfach und vernünftig zu sagen, ich hätte gern mehr darüber gewusst, dann ist die Krankheit dieses Menschen unheilbar. Harris sagte, dieser Verstoß sei in jeder Nummer, jeder Zeitung zu finden, die man je in englischer Sprache gedruckt habe, und beinahe in all unseren Büchern. Er sagte, er habe ihn in Kirkhams Grammatik festgestellt und bei Macaulay. Harris war der Meinung, dass im Munde der Leute Milchzähne häufiger vorkämen als diese verdoppelten Haben. Damit wechselte das Gespräch auf die Zahnmedizin über. Reisen damals. Der Weg ist das Ziel. Über das Reisen zu Fuß. Beschreibung einer Landschaft. Unter diesem Titel fasste vor Jahren der Surkamp Verlag sogenannte Schweizer Miniaturen seines Hausautors Hermann Hesse zusammen. Der hatte mehrfach den Gotthard zu Fuß bereist und ihn beschrieben. So auch im Sommer 1905, am Schluss einer längeren Wanderung, die ihn zunächst über den Albula-Pass, durch das Engadin und das Bergell an den Comer See geführt hatte. Ein gutes Vierteljahrhundert später erinnerte sich Hesse an diese hochsommerliche Tour. Es sei eine Wanderung in einem Europa ohne Krieg gewesen, durch ein Graubünden ohne Staub, durch ein Italien ohne Automobile. Damals sei es noch eine Wonne gewesen, tagelang auf einer Landstraße zu Fuß zu gehen. Hermann Hesse war 28 Jahre alt, als er sich in diesem Sommer 1905 mit einem befreundeten Maler aus Basel auf den Weg zum Gotthard machte. Sinnlicher als er hat wohl kaum ein anderer Fußreisender eine Wanderung im Regen beschrieben. Als ich morgens in der Frühe erwachte, war es ziemlich kühl und regnete so heftig, dass wir noch 2 Stunden liegen blieben. Auch da sah das Wetter noch schlecht aus. Doch versprachen wir einer dem anderen, den Humor nicht zu verlieren, komme, was da wolle. So rückten wir aus und verließen gleich hinter Airolo die Straße, um direkt bergan zu gehen. Im Tal hingen weißlich trübe Wolkenlappen, und über uns war Straße, Berg und Himmel dicht verhüllt. Aus dem Nebel sickerte die Nässe in staubfeinen Tropfen, so dass wir anfangs froren. Doch wurden wir schnell warm, bis zum Schwitzen, da das Steigen an den nassen, bröckelnden Halden einige Mühe machte. Dabei hatte ich wie immer am Gotthard meine Freude an dem schönen, edlen Gestein, dessen Bruchflächen silbrig und goldbraun schillern. Ein Anblick, dessen man stundenlang nicht müde wird. Als wir die Straße wieder erreichten, hatten wir mehr als eine halbe Stunde Wegs erspart. Aber jetzt fingen die Wolken sich zu lösen an, und nach wenigen Minuten waren wir im dichten Regen und konnten die Straße nur höchstens 20 Schritte weit vor uns erkennen. Mäntel oder Kapuzen hatten wir nicht. Obwohl meine Kleidung aus gutem Loden ist, war ich schon nach einer Viertelstunde vollkommen durchnässt. Das Wasser lief in kühlen, schmalen Bächen am Nacken herein, den Rücken hinunter und aus den Ärmeln, Hosen und Stiefeln wieder hinaus. Taschentuch, Geldbeutel, Briefschaften, die ich bei mir trug, wurden weich und breiig und schwammen trostlos in den mit Wasser gefüllten Taschen herum. Unangenehm war namentlich die Reibung an dem nassen Kleiderstoff, wobei Ellbogen, Schultern und Knie wund wurden. Da ich Kniehosen trug, konnte ich mir durch Ausziehen der lästigen hohen Strümpfe Erleichterung schaffen. Als ich das letzte Mal am Gotthard war, war es Januar, und ich hatte über dem tiefen Schnee wundervoll blaue, lichte, sonnige Tage gehabt, an denen jede Felsspalte und jeder ferne Gipfel klarer und schärfer zu sehen war als je im Sommer. Nun hatte ich nichts dagegen, das alles auch einmal in Wolken und Regenschleiern zu sehen. An Abkürzungen war nicht mehr zu denken. Rennen konnten wir in den vom Wasser schweren Kleidern und Schuhen auch nicht. So schritten wir, da doch einmal nichts zu bessern war, ohne Eile gleichmäßig weiter. Anfangs still und geduldig, dann aber vergnügt und heiter. Je weiter wir kamen, desto mehr genossen wir die graue, schwere Stimmung der Luft und den sagenhaft fantastischen Anblick der Landschaft. Ziehende Wolken umgaben uns von allen Seiten. Und wo sie sich verschoben, drohte plötzlich eine Steinwand, eine tiefgerissene Bachschlucht, ein Felsgipfel überraschend nah und mächtig auf, um bald wieder spurlos zu verschwinden. Die schöne, aber bequeme und harmlose Straße war geheimnisvoll und abenteuerlich geworden. Natürlich begegneten wir keinem Menschen. Beinahe 3 Stunden hatten wir so im Regen zu gehen. Da die Bewegung uns warm hielt, hatten die kleinen Beschwerden nichts zu sagen und wir kamen allmählich in jene angenehme, träumerische Regenstimmung, in der man aus dem Rhythmus des Tropfenfalls Melodien hört und gerne alten Erinnerungen nachgeht. Wir erzählten einander von früheren Fußreisen, von früheren Wandergenossen und Wandererlebnissen und kamen schließlich in der besten Stimmung oben an, wo eben das Mittagessen serviert wurde und eine Menge von Gästen und eingeregneten Touristen an den Tischen saß. In unseren triefenden Kleidern konnten wir freilich den überfüllten, behaglich ofenwarmen Gästeraum nicht in Anspruch nehmen. Nach einem sorgenvollen Blick in den Geldbeutel bestellten wir ein besonderes Zimmer, wo wir die Kleider ablegten und uns in Betttücher wickelten. So saßen wir zu Tisch und wärmten uns mit einem guten Wein. Unsere Kleider und Hemden wurden zum Trocknen aufgehängt, wir bekamen Hausschuhe und ich konnte mir sogar ein paar lange Damenstrümpfe kaufen. Mein Freund trocknete seine breiweichen Zigaretten, dann rauften wir ein wenig zur Erwärmung und wären am liebsten gleich weitergegangen. Doch schien es mir schade, den herrlichen Talweg so im Regen dunkel zu machen, und wir beschlossen, ein paar Stunden zu warten. Draußen klatschte der immer noch heftig stürzende Regen in den grauen See. Nebenan, im alten Hospiz, wurde gebaut und die italienischen Maurer sangen zur Arbeit. Wein und Speise wurde uns von der Kellnerin durch den Türspalt hereingereicht. Nach etwa 3 Stunden wurde der Regen schwächer und gegen Andermatt hin öffnete sich die Aussicht. Nur einzelne kleine Gipfel blieben im Gewölk verborgen. Wir zogen unsere Kleider wieder an, trocken waren sie in der kurzen Zeit und bei der kühlen Witterung nicht geworden, und es war nicht behaglich, in die nassen, sich kalt anliegenden Hemden zu schlüpfen. Doch konnten wir uns ja schnell wieder warm laufen, und da es aussah, als wolle der Regen bald ganz aufhören, hatten wir Aussicht, unterwegs rascher trocken zu werden als im Hause. Also brachen wir auf, zündeten uns eine feuchte Zigarette an und gingen weiter, während ein leichter Wind talaufwärts kam und besseres Wetter brachte. Es fiel nur noch ein dünnes, schwaches Geriesel. Die Luft schien wärmer zu werden, und in der Ferne trat sogar ein kleines Stücklein Himmelsblau hervor. Die Gotthardstraße bis zu dem trotzig malerischen Hospental hinabzugehen, ist immer eine besondere Lust. Namentlich der höhere Teil des Passes, mit den unvergleichlich kühnen, massigen Formen der Felsberge, den kleinen Seebecken und dem aus vielen kleinen Rinnsalen entstehenden Bach, gehört zum gewaltigsten, was man auf den gebahnten Bergstraßen sehen kann. Über Hospental, wo man den Zusammenhang der 3 großen Passstraßen, Gotthard, Oberalp und Furka, überschaut, und am Ende des fast ebenen Tales die Reuss gegen die Schöllenen zu verschwinden sieht, hat man den letzten großen Eindruck. Dann wird die Straße eben und verliert den Gebirgscharakter. Von Andermatt her spazieren elegante Kurgäste, Hotelomnibusse knattern einher, und man hat plötzlich das Gefühl, 500 Meter tiefer zu sein, als man in Wirklichkeit ist. Trotzige Gasthäuser verderben Andermatt, das sonst ein sehr hübscher Ort wäre, und alles nimmt wieder den Charakter der Durchschnittsschweiz an. Ansichtskartenhandel, Läden mit Holzschnitzereien, Berliner Familien, Hotellivereen und so weiter. Mein Begleiter, der morgen noch über die Furka wollte, blieb für die Nacht in Andermatt. Mich duldete es dort nicht länger. Ich nahm Abschied und ging mit langen Schritten weiter bis zu der wunderbaren Stelle, an der das Tal sich nahezu schließt, die Straße als Tunnel unterm Berge durchschlüpft und die wilde Reuss sich mit einem brausenden Sturz in die finstere Schlucht hinunterwirft. Hier mögen Wagen fahren und Touristen gehen, Fotografen ihre Apparate stellen und Backfische ihre Skizzenbücher aufmachen. Man sieht es nicht. Es verschwindet und geht unter neben der Gewalt der Felsen und Wasser. Im vergangenen Winter war ich hier im Schlitten vorbeigefahren und früher 2-mal an schönen sonnigen Tagen dagewesen. Jetzt hingen Nebel um die Höhen und eine verfrühte Dämmerung brach ein, kühl und düster. Und ich stieg langsam talabwärts. Alle Eindrücke meiner Reise waren vergessen. Ich war glücklich, wieder diese Wunderstraße gehen zu dürfen, schaute an jedem Felsen empor und in jeden Strudel hinab und war nicht weniger benommen als an jenem Sommertag, da ich vor Jahren zum ersten Mal diesen Weg gegangen war. Thank you. Noch Hermann Hesse im Ohr und seine melancholische Erinnerung an die Wonne, tagelang auf einer Landstraße zu Fuß zu gehen, nun als Kontrast Kurt Tucholsky, der mit seinem Text über Naturauffassung aus dem Jahr 1925 direkt darauf zu antworten scheint. Das Kapitel steht im Pyrenäenbuch, das er unter dem Pseudonym Peter Panther veröffentlichte. Der Bericht über eine Reise mit seiner Frau Mary im September und Oktober 1925. Ein Mann der Pyrenäen aus Lys sagte zu einem Freund: Sehen Sie, hier hat sich alles verändert. Die Sache ist ruiniert, das ist aus. Seit man vor 42 Jahren diese großen Landstraßen hat, der Satz, im Jahre 1788 gesprochen, ist alt wie die Welt. Der Mann beklagte, was Henri Béraldi in seinem Werk 100 Jahre in den Pyrenäen La Vulgarisation nennt, die Erschließung. Und dies Lamento reißt nicht ab. Seit den Eisenbahnen, seit der Erfindung des Autos, jede Generation glaubt, nun sei es mit der Gemütlichkeit und mit der Naturbewunderung ein für allemal vorbei. Das macht Sie fühlt den endlosen Wechsel, in dem die jungen Leute die Natur anders sehen als ihre Väter, und die tun nun so, als verständen die Jungen von der Welt überhaupt nichts mehr. Ja, da bin ich seinerzeit gewesen, als es noch keine Zahnradbahn gab. Na und? Dann hast du eben einen anderen Eindruck gehabt als wir. Keinen besseren. Man kann wohl nicht aus seiner Zeit heraushüpfen, und so sind denn die Menschen meisthin felsenfest davon überzeugt, dass man die Natur immer so angesehen habe, wie sie es tun, dass man sie auch gar nicht anders ansehen könne und dass der ein versteckter Tropf oder Modegag sei, der es auf eine andere Art versuche. Die Erde hält gutwillig still, wenn die Reisenden über sie dahin klettern, und es ist ihr gleichgültig, wie man sie anschaut. Schilderungen sind nur für den Schilderer charakteristisch. In der Renaissance wurde das Gebirge entdeckt. Die Schweizer, berggewohnt, im Gebirge geboren, erzogen, gealtert, begannen die seltsame Mär in die Welt zu setzen, dass Berge schön seien. Das 16. Jahrhundert rühmte die hohen Berge und liebte sie zumindest platonisch, das 17. durchaus nicht. Die Berge, das war eine grobe Sache, pfui. Sie fügten sich in kein ästhetisches System ein, unübersichtlich und frech lagen sie da, roh, unbehauen. Da war keine Klarheit und keine Vernunft. Das 18. dann machte alles wieder gut. Seitdem sind viele Theorien des Schönen über das Gebirge gegangen. Hier sind schon so viele Melodien gesungen worden, aber Bewunderung war doch immer der Unterton. Das Romantische, das Malerische, das Sentimentale, das Heroische, das Idyllische, so viel Bilder, so viel Hymnen, so viel Beschreibungen, so viel Verzückte. Und nun stellt sich vor dieser Dekoration, deren Soffitten man so oft ausgewechselt hat, ein Kerl mit einem kräftigen Stock, mit benagelten Stiefeln, mit wolligem Sweater und treibt Sport. Und das ist etwas ganz Neues. Mühen, um ihrer selbst willen zu unternehmen. Heraufzuklettern, nicht um oben ein Liedchen zu singen, sondern nur und lediglich um zu klettern. Kampf, Niederlage, Wiederanstrengung und Sieg. Das ist das 19. Jahrhundert. Die Zeit der Ideen für die Wanderer scheint bis auf Weiteres vorüber. Es ist die Zeit der Tat. Weil aber trotzdem der Wandervogel im Rucksack gern den gesamten Kosmos mit sich trägt, ist es vielleicht nicht unbescheiden daran zu erinnern, dass auch der Wanderer nicht verpflichtet ist, so und nicht anders zu fühlen, wenn er eine sanfte, von der Sonne beschienene Böschung sieht. Da ist vor allem jener fatale Gegensatz von Automann und Fußwanderer. Einer lacht den anderen aus und sie sagen sich gegenseitig nach, dass man so natürlich nichts von einem Lande habe. Ich glaube, beide haben Unrecht. Es ist da etwas wie eine Breite der Bewegung in die Reisen gekommen. Und das geht auf Kosten der alten Intensität, schafft aber ein völlig neues Lebensgefühl. Ich habe das einmal vor Bourg-Madame an der spanischen Grenze zu spüren bekommen. Das eine Mal polterte ein Überlandauto mit mir die große Straße herunter und das zweite Mal bin ich gegangen. Es waren zwei Alleen. Die grünen Blätter, die einem entgegengeweht kommen, streifende Zweige, das unermüdliche Brummen des Wagens, der Takt des Motors, Der Blick, der schon aus Langeweile weit in die Landschaft hineinsieht, den Horizont absucht und die Felder, die sich fächerartig vorbeidrehen. Keine Einzelheiten, viel, wenn möglich alles. Das ist das eine. Und die Erde unter den Füßen fühlen, ein Steinchen mit der Fußspitze beiseite schleudern, ein Blatt im Gehen abreißen, stehen bleiben und sehen, was denn da im Bach herumkreiselt. Aus dem Bach trinken, an die Häuser herangehen und sie mit den Händen befassen. Kennst du diesen Stein? Nicht so sehr die Weite kontrollieren, als genau die kleine Umwelt. Das ist das andere. Müsst ihr immer Vereine bilden? Was nun die schwellenden Schilderungen der Sonnenuntergänge betrifft, der Wassersturz, Bäche und des Felsengerölls, so habe ich immer das Empfinden, als langweilte man sich dabei rechtens zu Tode. Ich wenigstens überschlage solche Absätze in einem Buch stets. Und es muss wohl schon ein sehr großer Stilist sein, wie etwa Stifter, der eine Landschaft nicht abmalt, sondern neu schafft. Heute aus unserer Autozeit heraus, 3/4 aller Naturbeschreibungen sind auf Vergleichen aufgebaut. Und ich habe es wirklich satt zu hören, dass die Mondscheibe wie eine und der feine Sprühregen wie ein anzusehen war. Vergleiche sind meistens Ausflüchte. Und für den, der nicht dabei war, sagt das Ganze sowieso nicht viel. Dazu kommt noch ein anderes. Welcher Reisende hat denn den Mut zu sagen, was ja so oft die Wahrheit ist, dass die Landschaft leer war, leer wie eine aufgemalte, einfarbige Fläche? Man sagte ihm Empfindungslosigkeit nach, befürchtet er, Stumpfheit, Mangel an Poesie, an Gefühl, an Frömmigkeit, was weiß ich. Aber es war doch so. Sieht man von Spezialanschauungen ab, von dem geübten Blick eines Skifahrers, der keine Natur, sondern Gelände sieht, vom harten Auge des Bauern, der keine Natur, sondern Nutzland sieht, vom MG-Schützen, der keine Natur, sondern Schussfeld sieht, es ist ja in den allermeisten Fällen nicht wahr, dass der Reisende frisch aus der Eisenbahn mehr zustande bringt als eine 3-Minuten-Verzückung, die etwa auf demselben Niveau liegt wie die bunten Glasscheiben, die man auf altmodischen Aussichtstürmen antrifft und die dem Abgestumpften die Natur wenigstens einigermaßen erträglich machen sollen. Die Natur ist niemals leer. Ach, Sie haben doch eine Linse im Bart, Herr. Wer 30 Jahre Asphalt tritt, wer in Steinmauern aufwächst und fast das ganze Jahr nichts anderes sieht, für wen es keine Dämmerung gibt, sondern nur dunkel wird, wer nicht angeben kann, was am vorigen Montag für Wetter war, für den ist die Natur nicht leicht zu erobern. Wenn er sich nichts vormacht, bedeutet sie gute Luft, Ruhe, Ausspannung, keine Großstadt. Lade das große Publikum und besonders seine Beauftragten, die Literaturlieferanten, um 2 Uhr aus dem Auto und um 2:45 hast du einen Hymnus am Busen der Natur, das dir Angst und Bange wird. Wir wollen doch ehrlich sein. Wir haben uns schon oft im Freien gelangweilt. Und daher kann ich auch nicht solche Beschreibungen von den Pyrenäen geben, in denen es nur so braust von ungewöhnlichen Adjektiven. Denn ich habe das nicht empfunden. Die Höhepunkte lagen auf dieser Reise, wie bei allen Menschen, die unter denselben Lebensbedingungen aufgewachsen sind wie ich, sehr oft in kleinen Nebenumständen. Im Wohlbefinden an einem sonnenbeglänzten Nachmittag, in dem Geschrei von Gänsen, das sich anhört, wie wenn sie sich selbst ironisch nachahmten, in dem Drum und Dran von ländlicher Arbeit, die ich nicht mitzutun gezwungen war, deren Anblick mir also für die erste Zeit Vergnügen bereitete, in der Freude, in den Bergen zu sein, wo keine elektrischen fahren, keine Zeitungsausrufer brüllen, keine Schutzleute stehen. Sind die Amerikaner nicht ehrlicher? Ihre Stumpfheit, die mich genauso reizt wie jeden anderen Europäer, aber sie heucheln wenigstens keine innere Anteilnahme. Sie stören ein bisschen, genau wie die Engländer, die wie ein albernes Reklameschild die Landschaft verschandeln. Vor 100 Jahren hat sich Georges Sand über sie gegiftet und gefragt, wozu reisen diese Leute eigentlich? Das ist ihre Sache. Es gibt keine richtige Art, die Natur zu sehen. Es gibt 100. Es gibt für einen Menschen keine richtige Art zu reisen. Es gibt manche, die eben adäquater sind als andere. Das ist alles. Wind, der ins Gesicht schlägt, Rausch der Schnelligkeit, die Hupe, die die Straße zerteilt, durch einen Wagenpark hindurch schießen, auch dies ist Reisen. Auf einem Esel sitzen, Stufe für Stufe einen Berg heraufwackeln, das nasse Fell des Tiers mitleidsvoll von oben ansehen, aber nicht absteigen. Blumen am Wege betrachten und zwei Ohren, die sich ab und zu hochstellen und nach hinten legen, wenn etwas Außergewöhnliches herankommt. Langsam die Gegend passieren, ohne sich anzustrengen. Auch dies ist Reisen. Wandern, sich abmühen, klettern, rutschen, klimmen, herausholen, was in einem Körper drinsteckt. Auch dies ist Reisen. Jeder versteht nur seine eigene Poesie. Jede Zeit versteht nur ihre eigene Naturauffassung. Der ist reich, der viele hat. Dass Simone de Beauvoir eine begeisterte Wanderin war, wird viele überraschen. 1960 erschien ihr Buch »In den besten Jahren«. Darin spricht sie von einer Leidenschaft, die sie über 20 Jahre nicht wieder losgelassen habe. Erst das Alter habe ihr ein Ende gesetzt. Allein wanderte ich in den Nebeln auf der Höhe von Sainte-Victoire, auf der Bergkette des Pilon du Roi, gegen die Gewalt des Windes, der meine Mütze ins Tal schleuderte. Allein verirrte ich mich in einer Schlucht des Luberon. Diese Augenblicke, ihr Licht, ihre Zärtlichkeit, ihre Wildheit gehörten mir allein. Wie liebte ich es, schlafbefangen durch die noch nachtverhüllte Stadt zu gehen und über einer unbekannten Ortschaft den Morgendämmern zu sehen. Mittags schlief ich im Duft von Ginster und Pinien. Ich klammerte mich an die Hänge der Hügel, suchte meinen Weg durch die Heiden. Und die Dinge kamen mir entgegen, erwartet, unerwartet. Immer genoss ich es mit gleicher Intensität, wenn ein Punkt, ein Strich auf einer Landkarte oder drei Zeilen in einem Reiseführer sich in Steine, Bäume, Himmel und Wasser verwandelten. So oft ich die Provence wiedersehe, erkenne ich die Gründe wieder, warum ich sie liebe. Sie rechtfertige nicht die Besessenheit, deren Grad ich nicht ohne Verblüffung an einer Erinnerung ermesse. Ende November kam meine Schwester nach Marseille. Ich weihte sie in meine neuen Vergnügungen ein, wie ich sie an meinen Kinderspielen hatte teilnehmen lassen. Wir sahen den Aquädukt von Roquefort in der Mittagshitze. Wir marschierten in Segeltuchschuhen durch den Schnee um Toulon. Ihr fehlte das Training und sie bekam schmerzhafte Blasen. Aber sie klagte nie und hielt mit mir Schritt. Als wir an einem Donnerstag gegen Mittag nach Saint-Baume kamen, hatte sie Fieber. Ich riet ihr, im Hospiz auszuruhen, Grog zu trinken und auf den Bus zu warten, der in einigen Stunden nach Marseille hinunterfuhr. Und ich beendete meine Wanderung allein. Am Abend legte sie sich mit Grippe ins Bett und ich hatte eine Anwandlung von schlechtem Gewissen. Heute kann ich mir kaum vorstellen, dass ich sie fiebernd in einem unheimlichen Klosterbau zurückgelassen hatte. Im Allgemeinen kümmerte ich mich um meinen Nächsten und meine Schwester liebte ich sehr. »Sie sind schizophren«, sagte Sartre oft zu mir. »Anstatt meine Pläne der Wirklichkeit anzupassen, verfolgte ich sie wider alles und jeden. Die Realität war für mich bloße Nebensache.« In Saint-Baume leugnete ich tatsächlich lieber die Existenz meiner Schwester, als dass ich von meinem Programm abgewichen wäre. Sie hatte stets so treulich meinen Absichten gedient. Es war für mich unvorstellbar, dass sie sie dieses Mal durchkreuzen sollte. Diese Schizophrenie erscheint mir wie eine extreme und abwegige Form meines Optimismus. Wie mit 20 Jahren leugnete ich, dass das Leben noch einen anderen Willen kennt als den meinen. Der Wille, der in meinen fanatischen Wanderungen zum Ausdruck kam, hatte sehr alte Wurzeln in mir. Früher im Limousin hatte ich mir bei meinen Gängen durch die Hohlwege eingeredet, eines Tages würde ich ganz Frankreich durchwandern, vielleicht die Welt, ohne eine Wiese, ein Gehölz auszulassen. Ich glaubte nicht wirklich daran. Und als ich in Spanien alles hatte sehen wollen, gab ich diesem Wort einen sehr weiten Sinn. Jetzt, in dem Umkreis, auf den meine Arbeit und meine Möglichkeiten mich beschränkten, schien mir dieser Vorsatz nicht undurchführbar. Ich wollte die Provence gründlicher und eleganter erforschen als jeder zünftige Wandervogel. Ich hatte nie Sport getrieben. Umso mehr Freude machte es mir, das Letzte aus meinem Körper herauszuholen, seine Kräfte so geschickt wie möglich zu nutzen. Auf der Landstraße hielt ich, um ihn zu schonen, Autos und Lastwagen an. Im Gebirge, über Felsen kletternd, Gröllhalden hinunterschlitternd, versuchte ich abzuschneiden. Jeder Ausflug war ein Kunstwerk. Ich gelobte mir, für alle Zeiten sein strahlendes Andenken zu bewahren. Und im Augenblick der Ausführung beglückwünschte ich mich zu meinen Taten. Der Stolz, den ich dabei empfand, zwang mich, sie immer wieder zu unternehmen. Wie hätte ich je nachlassen können? Wenn ich aus Gleichgültigkeit oder Laune auf eine Tour verzichtet hätte, wenn ich mir nur ein einziges Mal gesagt hätte, wozu eigentlich, hätte ich das ganze System zerstört, das mein Vergnügen in den Rang heiliger Verpflichtung hob. Ich habe oft im Leben zu dieser List Zuflucht genommen, meinen Tätigkeiten eine Notwendigkeit zu verleihen, deren Beute oder Opfer ich schließlich wurde. So hatte ich mich mit 18 Jahren durch eine Manie vor der Langeweile gerettet. In Marseille hätte ich diese Sammelwut wohl nicht in mir wachhalten können, wenn sie das Resultat einer abstrakten Weisung gewesen wäre. Aber ich habe gesagt, welche Freuden sie mir schenkte. Kunst des Wanderns heißt der Titel des literarischen Lesebuches, dem wir die meisten Texte für diese Sendung entnommen haben. Dieser literarische Wegbegleiter, im Deutschen Taschenbuchverlag erschienen, versammelt Texte und Textauszüge der Weltliteratur von der Zeit an, da das Freizeitwandern erfunden wurde, bis in unsere Gegenwart. Darunter befindet sich auch ein Text von Kurt Schwitters, der vor 150 Jahren in Hannover geboren wurde. Die Kapitelüberschrift »Der Weg ist das Ziel«, einem chinesischen Weisheitsbuch entnommen, wird heute gern auch als Philosophie des Wanderns verstanden, meint aber eigentlich die Entfaltung und Vervollkommnung der Persönlichkeit während ihrer Bewegung durch Raum und Zeit der Existenz. So ist der Weg. Wir kennen ihn. Wir gehen ihn, weil wir ihn kennen. Das Ziel ist dunkel, aber hell der Weg. Der Weg ist hell, wenn wir ihn gehen wie ein Kind an Gottes Hand. Und mag es auch gefährlich scheinen, wir wissen, dass für uns der Weg, den wir gerade gehen müssen, der beste Weg von allen Wegen ist. Wenn wir nicht fragen nach dem Zweck und Ziel, wenn wir vertrauen, dass der Weg, den wir erwählen, der einzige von allen Wegen ist, dann haben wir die Kraft, den rechten Weg zu finden. Und dabei ist es gleich, ob wir auf uns vertrauen, auf uns selbst, dass wir das Richtige finden müssen, oder auf Gott, ein Wesen außer uns, und ob wir Gott als Schicksal oder als Gesetz erkennen, oder an den Gott der Kirche glauben, der schon der Gott der Väter war. Nur eins ist für uns von unbegrenzter Wichtigkeit, dass wir den Weg erkennen. Dem einen ist die breite Straße richtig, dem anderen ist es der schmale Weg. Der eine fährt bequem im Wagen und der andere geht. Der dritte klettert steil hinauf und steil hinab. Der eine ist sehr langsam und der andere schnell. Nur eines wäre falsch, den Weg des anderen statt des eigenen zu begehen. So ist der Weg. Wir kennen ihn, wir gehen ihn und sind zufrieden. NDR 4, Reisen damals. Der Weg ist das Ziel über das Reisen zu Fuß. Sie hörten eine Sendung von Bernward Kalpen mit Texten von Aurelius Augustinus, Francesco Petrarca, Johann Gottfried Säume, Georges Sand, Hermann Hesse, Kurt Tucholsky, Mark Twain, Simone de Beauvoir und Kurt Schwitters. Es sprachen Rudolf Jürgen Bartsch, Lutz Herkenrath, Gerd Hölter, Ingeborg Kallweit, Sigrid Kernen, Jochen Nix und Bodo Primus. Musikzusammenstellung Holger Jansen, Produktion Rita Klostermann. Reisen damals am kommenden Sonntag, Rudolf Jürgen Bartsch liest Julian Green, Meine Städte, Baltimore, New York, Savannah in den Jahren 1929 bis 1984.